Thema: Eigentumswohnung, WG. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Die Fotos präsentieren zwei unterschiedliche Wohnformen, eine Eigentumswohnung und eine Mietwohnung. Die geräumige, blitzblanke Wohnung auf Bild 1 scheint das Eigentum eines alten Rentners zu sein, der seit 40 Jahren hier lebt. Nach dem Tod seiner Frau ist er in dieser Stadtwohnung allein geblieben, die mit ihren 3 Zimmern eigentlich viel zu groß für einen alleinstehenden Witwer ist. Doch er hat so viele schöne Erinnerungen aus seinem gemeinsamen Leben mit seiner Frau, dass er nur ungern seine Eigentumswohnung verkaufen und in eine kleinere oder ins Altersheim ziehen würde. Er denkt im Traum nicht daran. Dafür muss er die Einsamkeit in Kauf nehmen. Er sitzt wie immer allein am Tisch im Esszimmer und nimmt sein Abendessen zu sich. Seine Enkelkinder schauen ab und zu vorbei, sonst hat er keinen Besuch. Zweimal die Woche redet er kurz mit dem Postboten vor der Wohnungstür oder wechselt ein paar Worte mit seiner jungen Nachbarin, die mit ihren Zwillingen in Elternzeit ist. Sonst hat er keinen Kontakt zu anderen Menschen. Er erinnert mich ein bisschen an meine Oma, die unter ganz ähnlichen Wohnverhältnissen lebt. Im Gegensatz hierzu ist auf Bild 2 sehr viel los. Das Foto zeigt eine WG mit jungen Studenten, die gerade dabei sind, die vorhin bestellte Pizza gemeinsam zu verzehren. Die WG ist eine bei Jugendlichen beliebte Wohnform, eine Wohnung, die mehrere Personen miteinander teilen. Meistens hat man ein eigenes Zimmer und teilt Bad, Küche und Wohnzimmer, wie hier auf dem Bild, mit den Mitbewohnern. Günstig ist die WG vor allem, weil die Kosten für Strom, Wasser oder Telefon geteilt werden können und man sich niemals einsam fühlt. Heute Abend ist Futtern und nachher Kartenspielen mit Freunden angesagt. Der Abwasch kann bis morgen warten. Ordnung ist hier zweitrangig. Ich habe noch nie in einer WG gelebt, aber ich nehme an, Mitbewohner vereinbaren, wer wann mit dem Saubermachen oder Abwaschen dran ist. Eine WG, in der sich so viele Menschen tummeln, mag auf den ersten Blick chaotisch wirken, doch auf diese Art und Weise kann die Ordnung aufrechterhalten werden. Suchen Leute neue Mitbewohner für die WG? Geben sie eine Anzeige auf. Wenn du neu in die WG ziehst, kannst du dir deine Mitbewohner nicht unbedingt aussuchen. Wirklich kennenlernen wirst du sie erst nach deinem Einzug. Zudem hast du natürlich weniger Privatsphäre, wenn du mit anderen Personen zusammenwohnst. Das ist vielleicht der einzige Nachteil einer WG. Wenn ich mal studiere, möchte ich auf keinen Fall alleine leben. Dafür hätte ich ja kein Geld. Eine WG wäre mir lieber, aber nur, wenn ich mit meinen Freunden zusammenleben könnte. Das wäre für uns alle eine neue Erfahrung und wie ich mich kenne, hätte ich viel Spaß daran.